Urort Fatze. Einzuprägen wäre noch die Gegend. Dies finstere Viereck zwischen Kränen und Eisenhütten, durch die dieser Johann Fatze seine letzten Tage herumging. Aufhaltend das Rad. Bertolt Brecht, Untergang des Egoisten Fatze. Ein Fragment, Fassung Heiner Müller. Wer von euch ist mein Freund und grabt mich ein in den Boden, dass mich nichts mehr trifft, aber da ist kein Platz mehr, wo ich hinkriechen kann, denn sie schießen 10 Meter unter den Erdboden. Alles, was da ist, muss hin sein, wo eine Stadt steht, die muss hin sein und sollen keine Steine liegen, sondern wo sie war, soll ein Loch sein und in das Meer muss man hineinschießen. Unsere Mutter ist ein Tank, aus dem wir herausschießen, wenn er in ein Loch fällt. Fragt keiner nach uns, wir sind verloren. Wir müssen hin sein und fragen sie, warum sind wir heute geboren? Wann war die Luft voll von Eisen und Gift? Wozu fresst ihr euer Fressen? Wo doch dort ein Baum steht, der noch halb ist, der muss doch auch hin sein. Schieß doch nicht mehr! Der Mensch kann nicht schwimmen über das Wasser im Meer und den Schwimmer erschießen noch ihre Schlachtschiffe. Der Mensch kann nicht in der Luft fliegen von selber, aber den Tod muss er mit hinaufnehmen. Wo soll man dahin fliehen? Überall ist der Mensch. Der Mensch ist der Feind und muss aufhören! Ihr noch wisst, im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts war ein Krieg aller Völker, welche sich eingruben und ihre unsinkbaren Schiffe versenkend von einem Meer zum anderen und 4 Jahre hausend unter dem Boden in Löchern aus Zement einander beschossen mit 10.000 Zentnern Erz, essend Gras und Fleisch ihrer Pferde. Auf Maschinen aus Blech neuer Erfindung durch die Luft fliegend, gegeneinander, auch rollend in eisernen Kern gegeneinander. Welcher Krieg 4 Jahre dauerte und noch zu unseren Lebzeiten als Verbrechen erkannt wurde. Und ausspie ein Geschlecht voll Aussatz, das kurz dauerte und untergehend die gealterte Welt abriss. Liquidierung des Ersten Weltkrieges durch Johann Fatzer II. Hallo. Nacht gegen Morgen auf zerschossenem Gelände. Aus einem Trichtertal taucht ein Tank. Aus ihm eine Stimme. Ist jemand hier? Wie nach der Sintflut. Was ist da? Nichts. Kommt heraus. Was sagt er? Hier ist nichts. 3 Soldaten steigen aus dem Tank. Kommt ruhig, hier ist kein Mensch. Nichts, wie nach der Sintflut. Kein Feuer, in der Luft kein Eisen. Wir sind falsch gesteuert. Seid froh. Gehen wir wieder hinein. Warum? Sicher schießen sie bald her. Die hier waren, sind alle hin und schießen nicht mehr. Mit unserem Gewehr sind wir zu spät dran, hier ist gut sitzen. Seht, hier will ich würfeln. Mit diesem hellen und diesem dunklen Stein. Ob ich aus dieser Hölle herauskomme noch. Wenn weiß, komme ich heraus, wenn schwarz nicht mehr. Die Soldaten würfeln. Schwarz. Jetzt, wo ich weiß, ich sterb bald, möchte ich auch wissen, ob ihr leben sollt. Würfelt auch. Ich tu's nicht, Fatzer. So ein Würfel ist schlechter als Trommelfeuer. Feiglinge. Gut, ich würfel. Schwarz. Worauf wartest du? Schwarz. Glotz nicht so kalt, vielleicht bist du ewig. Würfel, Hund. Vorhin, als du gewürfelt hast, haucht ich verstohlen in meine hohle Hand und roch an meinem Atem, da roch es faulig, da sagte ich zu mir selbst, ich sterbe bald. Schwarz, alle schwarz, jetzt können wir wieder Freund sein. Gib her deinen Tabak, ich rauch ihn, der dein letzter ist, weil wir wieder Freunde sind, denn jetzt ist es bestimmt, dass wir bald nicht mehr rauchen oder solch einen halben Baum sehen. Ich mache keinen Krieg mehr, sondern ich gehe jetzt heim geradewegs. Ich scheiße auf die Ordnung der Welt. Ich bin verloren. Dazu ist nötig zu wissen, wie sich das unterste Volk, die Breite der Masse, zum Krieg verhält. Zäh und geduldig noch, wich kein Mann aus keinem Graben. Aber dies geht so lang nur, bis einer wich. Dies Land bevölkert nur von Frauen. An seinen Rändern aber von eingegrabenen Männern, mit der Zahl seiner Männer verdoppelnd des feindlichen Landes Esser. Kälte und Krankheit entstanden durch Kälte. Hunger beißender durch Kälte in erkrankten Körpern. Sie ertragen's. Ach, Fatzer, ich kann nicht mehr Krieg führen. Seine Beine sind nichts mehr. Stehe auf, Koch. Warum hast du ihn nicht drin liegen lassen? Dass er Luft kriegt, ein Mensch ist kein Hund. Steh auf, Koch, du Hund. Gib ihm den Schnaps. Das ist verboten, weil es die eiserne Ration ist. Gib sie ihm. Was ist heute für ein Tag? Mittwoch. So, dann ist es ein Mittwoch, an dem wir genug haben. Steigt herein und fahrt weiter. Wofür frisst du die Menage, Koch? Ein Pfund Scheiße wie nichts, wo doch dort ein Baum steht, der noch halb ist. Denn alles muss abrasiert sein, dass es leer ist. Wenn du nicht das Maul hältst, wird der Platz, wo du stehst, bald leer sein. Arschloch. Das hat der Mensch. Und jetzt nehmt eure Schädel in die Hände und passt auf. Seit 4 Jahren liegend, im Lehm der Schießstände und Schützengräben, hüpfend vor dem Geschosseinschlag, dauernd suchend. Deckung. Nachdenken seit 2 Jahren über meine Lage und Verwendung. Suche ich eine Art, mir selber zu zeigen, was mit mir ist. Aber seit gestern erinnere ich mich einer kleinen Zeichnung, welche ich gesehen habe in einem Buch. So eine will ich euch anlegen. Der Punkt bedeutet, Fatzer. Wir wollen nichts lernen. Wer will hier? Ihr wollt nichts lernen, aber ich sage euch, das ist ein anderer, der nicht will, dass ihr lernt. Denn dieser Krieg geht gegen uns mit unserem Arm, wird unsere Person bekämpft und falsch sind ausgewählte Gegner. Es beziehen die gegnerischen Positionen die falschen Haufen. Freund und Feind auf einem Haufen, auf dem anderen Freund und Feind. Und alle diese fechten, gewohnt nach einem Plan zu handeln, den sie nicht kennen. Eingeteilt zu werden ist uns gleiche Lust, als für Weiber gevögelt werden. Die, die die Hackmaschine bedienen wollen, nichts als Hebel bedienen. Und so rückt die geordnete Masse der Menschheit zu falschem Zweck aus. Und so wird missbraucht die neue Kunst und Lust am Gleichtakt. Der Punkt bedeutet, Fatzer, das bin ich und hier ist gegen mich unabsehbar eine Linie. Das sind Soldaten wie ich, aber mein Feind. Hier aber sehe ich plötzlich eine andere Linie. Die ist hinter mir, die ist auch gegen mich. Was ist das? Das ist, die uns herschicken, das ist die Bourgeoisie. Endlich nach Jahren sehe ich den Feind. Das ist ja nicht unsere Sache, die hier so blutig abgehandelt wird. Feuer und Wasser kämpfen auf der einen Seite, auf der anderen Feuer und Wasser. Blickten Sie bloß zurück aus der blutigen Umklammerung, Sie sehen jeder hinter sich stehend den Feind. Und so sah ich nach 4 Jahren blindwütigen Kriegs vorhin plötzlich hinter mich und sah plötzlich alles, nämlich vor mir, gegen den ich focht, mein Bruder, hinter mir aber und hinter ihm unseren Feind. Und jetzt unter dem halben Baum rauche ich unseren Tabak auf. Ich mache keinen Krieg mehr. Es ist gut, dass ich hierher gekommen bin zu einer Stelle der Welt, wo ich nachdenken konnte 3 Minuten lang. Jetzt können wir weggehen. Du wirst erschossen. Schmidt, der erschießt dich. Ich glaube nicht mehr an Schmidt. Und was ist mit dem Karren? Der kann bleiben bis Neujahr. Und der nächsten Mine sagt er, wenn sie vorbeikommt, in mich haben sie hineingeschissen. Und er soll auch draußen stehen. Scheiße. Und jetzt vorwärts. Wohin vorwärts? Rechts ist alles rot und im Rücken brennt auch alles. Und vorn ist es still, was am schlimmsten ist. Links, ihr Arschlöcher. Und wenn uns einer begegnet, den schlagen wir nieder. Links ist es am ruhigsten. Dieser Tank hat uns das zweite Mal geboren. Sauft eure Flaschen aus, worauf Erschießung steht, damit wir nichts mehr haben, denn sonst macht ihr noch weiter. So verlassen die Besten, ist an einem Punkt der Erdoberfläche eine Idee aufgetaucht, sofort die Position und nichts hält sie zurück. Die Zeit spaltet sich in alt und neu, sie tun nichts Altes mehr, aber die Zeit rollt noch weiter. Wo sind Sie? Heute habe ich beschlossen, mein Fleisch zu befriedigen. 3 Jahre sind zu viele Jahre. Warum kommt er nicht und legt sich auf mich drauf? Meine Blöße ist schon verdorrt. Sicher, meine Zeit ist schon aus. Die Kühe und die Hündinnen werden befriedigt, wenn ihre Zeit ist. Und ich verlange, dass ich auch befriedigt werde. Dass ich nicht immer an meinen Schoß denke, der leer ist, sondern lebe wie ihr. Schreie. Wenn du ausgeschrien hast, ist es wie vorher. Ich habe einen Mann, der steht an der Tür mit dem Namen. Und der steht in der Liste, wo die Vermissten gezählt werden. Mit dem Namen kannst du nicht ins Bett gehen. Ich aber habe einen Bruder, der hat keine Anstellung. Hier ist nur ein Zimmer, da hat dein Bruder keinen Platz mehr. Du bist eine Ausgeschämte und weil du eine Hure bist, drum denkst du nichts anders. Aber bis ich meine Suppe auf dem Tisch habe, bin ich so, dass ich nicht mehr sitzen kann und froh, dass keiner da ist, der sich noch auf mich drauflegt. Dein Fotz ist auch eine Hure. Mach auf, ich bin's. Wie kommst du her? Wo immer wir herkommen. Nimm an aus dem Hinterhof der Hölle. Und wodurch immer gerade wir zusammenkommen, jetzt sind wir hier, wo unser Ziel nie war. Das sind meine Freunde. Und die müssen sie gut behandeln. Mit einem Essen und was da ist, das nicht hinreicht. Ja, was hast du zum Essen? Hast du denn Urlaub, weil du so plötzlich kommst? Das kann man Urlaub nennen, aber wer viel fragt, dem sagt man viel. Das ist nicht viel Platz hier. Gottfried, hast du immer noch so viel Hunger? Wie ich in den Waggons gesessen bin, da habe ich gesehen, dass alles unzufrieden ist. Das hat mir gefallen. Ja, jetzt geht's bald los. Wir müssen nur abwarten. Und durchhalten. Wenn es losgeht, müssen wir zusammen sein. Wenn sie uns einzeln fassen, dann sind wir hin. Wir dürfen nicht weiter. Hier an der Grenze sind sie am unzufriedensten. Und wo Fabriken sind. Ja, hier. Dann beschließen wir also, dass wir zusammenbleiben. Bis morgen suche ich euch eine Bleibe. Das brauchst du nicht. Morgen geht es noch nicht los. Und so lange bleiben wir hier bei dir, friss es gleich und mach keine Versuche. Es nützt nichts. Was für eine Zeit ist jetzt? Frühjahr, das kann dauern. Aber ich habe die Augen offen gehabt und gesehen, dass eine neue Zeit anfängt und mit dem Volk etwas und was noch nie war. Und man sieht Leute herumgehen, die man sonst nie gesehen hat. Das kommt, weil alles, was unten ist, heraufkommt. Wo früher ein Mensch war und ein anderer, da ist jetzt die Masse, ein Massemensch. Und es bleibt alles zusammen und geht nicht mehr in die Häuser. Und haben genug Essen für dich, Kaumann. Und für dich geht es richtig, Koch, weil du diese Leidenschaft hast, dass es richtig gehen soll. Und das ist nicht, weil es einen Gott gibt, den gibt es nicht, sondern weil der Mensch vordringt zu der Kenntnis, dass zuerst das Essen kommt. Ich aber verbürg mich, dass ihr Essen kriegt bis dahin und durchkommt. Denn jetzt stehen wir an der Schwelle von dem Land, das uns gehört. Da, der Abstreifer, den nehme ich. Und wo schlafe ich? In deiner Bettstatt, wie immer. Wenn ihr alle da liegt. In der Nacht ist es dunkel. Vielleicht wollte ich mit dir reden nach den 3 Jahren. Morgen. Und woher kriegen wir das Essen? Morgen. Wenn ich morgen weggehe, euer Essen holen, denn ihr wollt doch fressen. Wenn ihr auch nicht hier seid, muss ich einen Anzug haben wie jeder andere. Hast du den? Er muss in dem Schrank sein. Werdet ihr denn alle bleiben? Wie lang? Kurze Zeit. Desgleichen wird befürwortet, in die Fabriken Militär zu werfen, die Zeitungen eifriger als bisher durchzuwaschen, dass nicht hilflose Augen Dinge lesen, die schaden. Außerdem einen Mann namens Ulyanov, genannt Lenin, wohnhaft zu Zürich im Exil, Sozialist und Volksaufwiegler, ein zerstörendes Element, auf sein Gesuch hindurchzulassen durch unser Gebiet in einem plombierten Waggon, der im Osten, so wie ein Spaltpilz, sucht den unförmigen Körper unseres östlichen Feinds auszuhöhlen von innen her und wird so unwissend unser Geschäft besorgen. Wir aber wollen uns setzen an den Rand der Städte und auf sie warten, denn jetzt muss kommen eine gute Zeit, denn jetzt bald tritt hervor das neue Tier, das geboren wird, den Menschen auszulösen. Rundgang des Fatzer durch die Stadt Mülheim. Vor allem wissen, an welchem Punkt der Landkarte wir aus der blutbeschmierten, undeutlichen, verdammten Erdkruste herausgekrochen sind, was sie hier haben zum Fressen, was für Leute wie viele überhaupt noch da sind. Denn hier, das fühle ich, bleiben wir länger. Was ist das für ein Amt? Das sind die Fleischhallen. Kriegt man hier Fleisch? Jedermann täglich ein Zehntel Pfund. Dann müssen Sie mir das Vierfache geben. Bist du so viel wie vier Männer? Probieren geht über studieren. Der ganze Zug ist ein Proviantzug. Wie gesagt, es fehlen nur mehr die 5 Ochsen auf dem Zettel. Und das ist es, warum ich zu euch gekommen bin. Ja, also morgen könnt ihr 3 haben. Übermorgen am Freitag wird wieder geschlachtet. Und die restlichen 2 müssen wir spätestens übermorgen Abend haben. Samstag früh geht's los. Aha, dann werdet ihr geschlachtet. Hinter dem muss ich hergehen. Dieser blutige Geruch von 5 Ochsen wird mich führen. Dabei will ich mich umsehen, wie es meinem Freund, dem Krieg, geht. In was für Kleidern geht das Volk? Das Volk geht in schlechten Kleidern, sehe ich. Ihr bisschen Schafwolle und Flachs haben sie schon aufgestapelt hinter Bajonetten, verteilend Faden für Faden. Dieser Krieg geht in schlechtem Schuhwerk, da geht er. Also nicht lang. Auch, glaube ich, schon zu sehen, arm ist ärmer und reich reicher jetzt, und zwischendrin ist nichts, das ist auch gut. Kinder, die bei der Geburt nichts wiegen und blasse Mäuler haben und nicht mehr schwerer werden, das ist gut. Gut auch, dass da bald Winter wird, das zehrt am Krieg, wenn das Volk friert. Jetzt sitzen schon 15 in jedem Mauerspalt, weil nicht mehr gebaut wird. Und je mehr beisammensitzen, desto vernünftiger werden sie. Und die laufen hinter ihren Weibern her, wie in alter Zeit, mit einem so gierigen Ausdruck, als hätten sie keine andere Sorge, als auf sie hinaufzukommen. Das ist nicht gut. Sie sind nicht recht geschwächt genug oder schlimmer. Sie sind die blutige Zeit gewöhnt. Alles geht weiter. Freilich, das kriecht noch mit zermalmter Kniescheib auf ein behaartes Loch zu. Solang sie das noch haben, ist ihnen alles recht. Das müsst man ihnen auch noch verstopfen. Je mehr ich sehe, umso mehr muss ich hergehen hinter meinen guten 5 Ochsen. Warum läufst du hinter mir her wie ein Hund? Warum sagst du nichts, wenn ich dich frag? Siehst du, da haben wir ein Messer für solche, die uns auflauern. Dem muss ich anders kommen. Wenn ich das Fleisch haben will, und ich brauch's für die, die ich hergeführt hab, muss ich was ausdenken. Ich hab's versprochen, ich muss mich vor ihm niederwerfen und meinen Hunger zeigen. Holla, Kamerad! Fatzer wirft sich auf den Boden, der Soldat bleibt stehen. Was ist mit dir? Gib mir was zum Fressen. Steh auf, ich habe nichts. Gib mir was zum Fressen. Mensch, ich trau dir nicht. So einer legt sich hin, du gibst ihm zu saufen und er rennt dir das Messer ins Kreuz. Ja, so ist's jetzt überall. Glaub nicht, ich hab nicht bemerkt, dass du hinter mir hergehst. Wenn du ehrlich wärst, hättest du dich nicht hingeworfen. Denn du bist nicht schwach. Glaub, was du willst, aber wenn ich zu fressen hätte, hätte ich mich nicht hingeworfen. Was geht das mich an? Sicher nichts. Ich liege da und kann verrecken. Und du sagst, was geht das mich an? Warum nicht? Freilich, warum nicht? Also, ich geb dir nichts. Natürlich nichts. Gib acht. Wir sind vier und brauchen was zum Fressen. Und wenn einer es merkt, sind wir schon hin. Du aber hast fünf Ochsen. Und denen bin ich nachgelaufen, als ich hinter dir herlief. Und morgen will ich kommen mit meinen Freunden und einen Karren mitbringen, wenn es dunkel ist. Und du wirst uns herausrücken von eurem Fleisch und Mehl und etwas Fett aus eurem Magazin, das für das Heer bestimmt ist. Denn wir sind auch vom Heer. Und heb mich auf jetzt. Ich werde dich nicht aufheben, aber wenn ihr wirklich vom Heer seid und abgehaut aus diesem dreckigen Krieg und morgen mit einem Karren bei dem Fleischer wartet, aber da, wo viele Leute rumgehen, werde ich sehen, was ich für euch tun kann. Und zwar für vier. Fatzas zweite Abweichung. Zwei Abende hintereinander versuchen die Heimkehrer, sich Proviant zu verschaffen. Fatza bringt die Versuche zum Scheitern. Das hier ist die Stelle, hier muss er vorbeikommen, der uns hilft, den der Fatzer gefunden hat. Und auch die Zeit ist's gleich. Wenn nur der Fatzer, der ihn kennt, zur rechten Zeit kommt, das ist ein verdammter Hund, wenn's auf die Minute geht. Der Fatzer kommt. Wenn es zum Zapfenstreich bläst, muss sein Mann in der Kaserne sein. Dann kommt also der Fatzer, vor es zum Zapfenstreich bläst, und sein Mann muss schon da sein. Ja, unter denen ist er. Welcher mag es sein? Der da. Vielleicht ist es der. Der könnte es sein. Was meint ihr? Der sieht umgänglich aus. Zu umgänglich. Eine Idee, zu umgänglich. Wenn er zwischen Mund und Nase etwas härter aussähe. Könnte man nicht sagen, er sähe streberisch aus und hat er nicht was Gieriges? So im Schritt? Umgänglich ja, aber mit wem umgänglich? Ich sag euch, je länger ich gerade den beschaue, so weich wie der durchgeschwitzte Kragen eines Mörders. Nein, der kann's nicht sein. Und der? Der Sattelkopf? Ja, es könnte sein, dass er die Montur ablegte, damit man ihn nicht kennt. Aber schaut nur, wird er nicht auch seine Haut ablegen, damit man ihn nicht kennt? Und Muskeln und Flexen, damit man ihn nicht kennt? Dieses wenig abstehende Ohr hat etwas Lasterhaftes. Ich sage euch, der stopft nicht vier Mägen, die, derweil die Welt auf ihrer Oberfläche von Krieg zerfleischt ist, unter der Erde aufgespannt sind und auf Fleisch fahrt. Nein, der nicht. Wir finden ihn nicht ohne den Fatzer. Wenn ihn der Fatzer herausgelesen hat, der uns hilft, muss er so aussehen, dass man ihn kennt. Denn sonst, wie hat er ihn gekannt? Der zum Beispiel könnt's nicht sein. Der schaut aus wie ein Eisenkessel. Den würde ich nicht ansprechen. Ja, das ist ein harter Mensch, das sieht man. Wenn jetzt der Fatzer nicht kommt, ist's umsonst heute. Je mehr man hinsieht, desto weniger erscheint ein Mensch als Mensch. Keiner von allen, die hier vorbeigingen, erschien einem wie einer, der uns, wenn's Not tut, beisteht. Der Zapfenstreich wird geblasen. Jetzt können wir heimgehen. Dass er nicht kam, ich versteh's nicht. Seid ihr da? Wo warst du? Ich war abgehalten. Warum, Fatzer, bist du nicht gekommen, wie es ausgemacht war? Ich hatte einen kleinen Handel mit ein paar Fleischern. Die glaubten, sie könnten mich schwach anreden. Dann ist's wohl jetzt aus mit dem Proviant für die nächsten Wochen. Morgen ist auch ein Tag. Vielleicht habt ihr auch morgen einen anderen Ton im Hals, wenn ihr mit mir redet, wenn ihr mich braucht. Wir brauchen keinen anderen Ton im Hals, aber du hast da zu sein, wenn es nötig ist. So, ich hab da zu sein. Und was ist morgen? Wirst du da sein? Ja. Das wird dich nichts abhalten. Nein. Dann morgen. Aber als alles alles geschehen war, war da Unordnung und ein Zimmer, welches völlig zerstört war, und darinnen 4 tote Männer und ein Name und eine Tür, auf der stand Unverständliches. Ihr aber seht jetzt das Ganze, was alles vorging. Wir haben es aufgestellt. In der Zeit, nach genauer Folge, an den genauen Orten und mit den genauen Worten, die gefallen sind. Und was immer ihr sehen werdet, am Schluss werdet ihr sehen, was wir sahen. Unordnung. Und ein Zimmer, welches völlig zerstört ist. Und darinnen 4 tote Männer und ein Name. Fatzer, komm. Oder 3 Männer, Fatzer, die aus der Tür gehen, zu ordnen der Menschheit große Fatzer, Gegenstände. Komm. Und einen toten Fatzer, Mann, komm. Welcher noch nicht tot ist und vor ihm Fatzer, komm. Eine Tür, auf der steht Verständliches. Wir müssen das Fleisch haben. Fang heute keinen Streit an, denn wir könnten dir nicht beistehen, weil uns, wie du selber gesagt hast, keiner kennen darf. Wir dürfen nichts mehr versäumen. Solches geschenktes Fleisch kommt nicht ein zweites Mal. Da kommen die, die mich gestern beleidigt haben. Denen müssen wir zeigen, dass sie mit uns nichts machen können. Bleib da, Fatzer. Wir müssen das Fleisch haben. Das ist mir gleich. Ich muss mit ihnen reden. Fatzer geht auf einen Fleischer los. Daraufhin stürzen aus dem Laden andere Fleischer heraus und umringen ihn. Da ist er, der gestern etwas auf den Kopf bekommen hat. Er braucht heute wieder etwas. Gestern war ich nur einer, aber heute sind wir mehr. Holla, Büsching! Gebt ihm eins auf die Fresse. Wer ist das überhaupt? Die Fleischer schlagen Fatzer nieder. Fatzer geht auf einen Fleischer los. Daraufhin stürzen aus dem Laden andere Fleischer heraus und umringen ihn. Da ist er, der gestern etwas auf den Kopf bekommen hat. Er braucht heute wieder etwas. Gestern war ich nur einer, aber heute sind wir mehr. Holla, Büsching! Gebt ihm eins auf die Fresse. Wer ist das überhaupt? Zerstörung des Zimmers, der Zeit. Das Ganze, da ja unmöglich, einfach zerschmeißen. Für Experiment ohne Realität zur Selbstverständigung. Alles, was heute gedacht wird, ist nur damit gut erscheinen, was alles gemacht wird. Alles, was heute gemacht wird, ist falsch. Also ist alles, was heute gedacht wird, falsch. Der Zweck, wofür eine Arbeit gemacht wird, ist nicht mit jenem Zweck identisch, zu dem sie verwertet wird. Die Erkenntnis kann an einem anderen Ort gebraucht werden, als wo sie gefunden wurde. Bleibt stehen. Lasst euch nichts anmerken. Tut, als ob wir nicht kennen. Hallo, ihr da. Gehört ihr auch zu dem? Nein. Ihr seid bei ihm gestanden. Ihr müsst ihn kennen. Nein, wir kennen ihn nicht. Das ist auch besser für euch. Jetzt müssen wir ihn aufheben. Bleib. Wir sind hergekommen, um Fleisch zu holen. Dazu brauchen wir ihn aber. Er soll allein aufstehen. Fatzer erhebt sich, blutbedeckt, und geht taumelnd weg. Fatzer, hierher. Fatzer. Komm hierher! Fatzer geht, als hörte er nichts. Wo läuft er hin? Er hat was abbekommen. Wenn er zu sich kommt, wird er herkommen. Denn wir sind da und müssen das Fleisch haben. Jetzt wird bald das Signal kommen. Wir hätten ihm vielleicht helfen sollen. Er ist der Einzige, der uns was verschaffen konnte. Wie er am Boden lag, sah ich ihn herschauen. Der Zapfenstreich wird geblasen. So, jetzt gehen wir. Sagt nichts mehr über das. Wir müssen drüber schlafen, aber ich sage euch, Das ist nicht gut, was ich voraussehe. Fatzer schreit in der Nacht. Mich lähmt das Morgen und dies Unverbindliche heut. So sitzend zwischen noch nicht und schon nicht mehr, glaub ich nicht, was ich denk. Sicher ist sein Irrtum schon morgen klar. Warum also heut reden? Was nützt dies Bootbauen bei vertrocknetem Fluss? Wenn ich euch essen sehe, sehe ich hinter euch andere verdauen, euch unrühmlich. Aber mich sehe ich nicht essen. Ich höre eure Stimmen nicht vor dem Geräusch vieler Schritte solcher, die ich nicht kenne. Aus euren runden, dreckigen Mäulern fallen große, viereckige Worte, woher sind sie? Mir scheint, ich bin vorläufig, aber was läuft nach? Dass ihr mich versteht, das verbiet ich. Wir müssen den Fatzer zur Rede stellen. Warum ist er nicht gekommen? Dass er nicht kommt, das sieht ihm nicht gleich. Ja, was der Mensch tut, das sieht ihm nicht gleich. Der Fatzer ist unser bester Mann. Was er sagt, das hält er. Der ist klug, der findet immer noch was zum Fressen. Aus einer Kanalröhre zieht der noch eine Kuh. Ohne den Fatzer wären wir nicht hier. Der fand seinen Weg durch Stacheldraht und sogar durch Menschen. Der muss uns durchhelfen. Ja, traut ihm nicht. Mir scheint er anders. Ihr seid dumm, aber der ist ichsüchtig, den kenne ich. Der wird euch verraten. Dass er ichsüchtig ist, das ist gut. Er ist ein großes Ich, das reicht für uns vier aus. Und für uns vier ist er ichsüchtig. Der kann uns helfen. Jetzt reden Sie wieder über mich und ich zuhörend werde so, wie Sie mich brauchen. Oder auch nicht. Fatzer, du bist gestern nicht gekommen, wo wir unser Fressen kriegen sollten. Warum nicht? Ja, warum nicht? Denk mal nach, Koch. Wenn ihr redet hinter euch, reden immer andere. Und drum ist euer breitmäuliges Geschwätz wichtig. Hinter euch sind viele im Anmarsch, die gehen im gleichen Trott und drum ist euer plattfüßiger Trott wichtig, seht ihr. Warum ist Fatzer nicht gekommen? Wir wissen es nicht, Fatzer. Du, das ist merkwürdig. Vorgestern nämlich war ich da, wisst ihr noch, ich lag vor euch am Boden, hatte die Augen zu und wartete. Er meint sicher, wir hätten ihm helfen sollen. Ich wollte es auch. Ich sagte dir gleich, Koch, wir helfen ihm. Meinst du das? Denk nach. Jetzt verstehe ich dich nicht. Wir standen und wollten Fleisch holen. Wir sagten, uns darf keiner kennen. Wenn einer gekannt wird, dann müssen die anderen so tun, als kennten wir ihn nicht, damit nicht alle hin sind. Da fängst du einen Streit an, obwohl wir beschlossen hatten, jedem Streit auszuweichen. Wir sahen dich umfallen und wollten hinzulaufen. Da dachte ich, was wir beschlossen hatten und hielten uns zurück aus Klugheit. War das nicht klug? Sehr klug, nur vielleicht ein wenig zu klug, standet ihr da und hattet eure Muskeln in der Hand. Solchen kann es nicht übel gehen. So kluge Leute brauchen niemand zum Beistand. Höchstens könnte man sagen, euch fehlt es nur um ein geringes an impulsiver Zuneigung, törichtem Aufbrausen. Vielleicht hättet ihr euch durch solche Unbeherrschtheit hineingeritten und vielleicht wärt ihr auch wieder herausgekommen, vielleicht durch euren von so viel Zuneigung gerührten Fatzer. Aber das könnt ihr vielleicht auch nachholen, wenn noch ein kleiner Schatten bleibt, da man euch auf das, was nur natürlich ist, die Nase stoßen muss. Kurz und gut, ich lade euch ein, teilzunehmen an meinem Streit. Etwas Unvernunft bitte. Und was soll jetzt geschehen? Wollt ihr es wirklich wissen? Jetzt fordere ich euch auf, einzutreten in diesen Kampf, den ich da hab. Und heute Abend zur gleichen Stunde an diese Stelle zu kommen, wo ihr versagt habt, damit wir uns wieder in die Augen schauen können und dass ich die umleg, die mich umgelegt haben. Das verwundert mich. Offen heraus. Wir dachten, du wolltest uns sagen, wie wir Fleisch kriegen könnten. Ich meinte, wir wollen Fleisch holen und nicht kämpfen. Offen heraus, ich dachte, wir wollen kämpfen. Das ist merkwürdig. Aber wenn du darauf so bestehst, müssen wir darüber abstimmen. Wollt ihr also, dass wir jetzt eintreten in diesen Kampf unseres Kameraden, wobei ihr überlegen müsst, ob's klug ist, da uns keiner kennen darf? Oder wollt ihr euch anfressen? Ich geb euch zu bedenken, dass nicht immer alles so nach Plan geht auf der Welt, was immer klug sein mag. Das, was menschlich ist, muss auch geschehen. Essen ist gut. Aber es fragt sich auch, wer isst. Wollt ihr also Fleisch haben oder kämpfen? Fleisch haben. Zuerst Fleisch. Fleisch also. Patzer, wir haben abgestimmt. Also wird der Kampf abgebrochen. Ich dachte, ihr braucht kein Fleisch. Braucht ihr Fleisch? Wie ich euch gestern stehen sah, dachte ich, solche leben ewig, die brauchen kein Fleisch, die von dir. Das habe ich noch gedacht, als ich schon da lag. Ich bin gegen eure mechanische Art, denn der Mensch ist kein Hebel. Auch habe ich starke Unlust, einzig zu tun, von vielen Taten die, welche mir nützlich, aber Lust, zu vergraben das gute Fleisch und zu spucken in das trinkbare Wasser. Dies ist nicht einfach. Ihr aber rechnet auf den Bruchteil aus, was mir zu tun bleibt, und setzt in die Rechnung. Aber ich tu's nicht. Rechnet. Rechnet mit Fatzers 10-Groschen-Ausdauer und Fatzers täglichem Einfall. Schätzt ab meinen Abgrund. Setzt für Unvorhergesehenes 5. Behaltet von allem, was an mir ist, nur das euch Nützliche. Der Rest ist Fatzer. Dass du so herumschielst, wenn die Welt aus den Fugen geht, das ist Schuld, dass ich hier sitze und dir das Fleisch im Maul neid. Dich sollt man erschießen in der Nacht wie einen Hund, dem's gleich ist. Sieh diese eingegrabenen, kaum noch eigenes, nicht zu unterscheiden vom Boden, dieser wandelnde Moder, denen bei jedem Schritt der Kalk aus den Augenhöhlen fällt. Ich habe euch aus Kot gefischt, wie einer seine Zähne fischt, der sonst nicht fressen kann und muss sie wieder einsetzen. Ich sag dir, Koch, ich denk nicht gut von uns. Dir, mir und keinem, alle sind wir für Fleisch zu kaufen, drum noch nicht verächtlich. Aber wenn dieser Fatzer uns verrät, dann muss er hin sein. Die Schlacht hat uns nicht umgebracht, aber bei ruhiger Luft im stillen Zimmer bringen wir uns selber um. Das war die Woche, wo das russische Proletariat in Moskau. Lenin spricht. 13. und 14. März 1917. Die Deutschen dringen über den Dnieper. Dies war die Lage in Europa, als Johann Fatzer seinen Spaziergang machte. Die Invasion 4. Fatzers Spaziergang, durch den er seine Genossen gefährdet. Allen Menschen zugleich gehört die Luft und die Straße. Frei zu gehen im Strom der Verkehrenden. Menschliche Stimmen zu hören, Gesichter zu sehen, muss mir erlaubt sein. Ist doch mein Leben kurz und bald aus, und unter den Gehenden werde ich nicht mehr gesehen. Selbst im Kampf muss ich atmen, essen und trinken wie sonst. Vielleicht dauert er ewig, nämlich länger als ich, und dann hab ich, erschlagen, überhaupt nicht gelebt. Auch die Brust wird verkümmert in den Verstecken, und wozu noch verbergen einen verkommenen Mann? Das alles beweist, dass ich gehen kann, wie's mir beliebt und wohin ich will. Geh nicht weiter, Fatzer. Du gehst nicht nur für dich. Du verbrauchst unsere Luft mit und verkürzest unsere Jahre. Damit du nicht herumgehen kannst wie ein anderer Mensch, binden wir dich, denn dein Herumgehen ist unser Verderben. Einen Strick um den Leib musst du haben. Damit du klug bist. Darum ist es keine Strafe, sondern Hilfe. Seit gestern denke ich, sonderbar, wie sich verändert, was so dauerhaft scheint und unverändert bleibt, was uns wird flüchtig gelehrt. Immer war ich gewohnt zu denken, die Erd könnte sich jederzeit auftun. Feuer haben wir gesehen in der Luft, aber unseren Vater, der bei uns stand, mich, dich oder den da, hofften wir zu sehen, unverändert. Uns bekannt, Fleisch und Bein? Falsch. Der große Fatzer, der Koch aus dem Feuer trug, am hellen Mittag, wurde unvernünftig. Wie ein Kind, fahrlässig, wie Kies, und der schwache, weinende Koch hält ihm, wie einen Hund, den Stock vor, über den er nicht mehr springen kann, und fragt ihn, das eiserne Gesetz ab, ihn so zur Gänze verwirrend, und so wird er, der zu anderer Zeit nicht schlechter hätte sein müssen, als mancher und alle, gehalten über jeden Abgrund. Fatzer, gefesselt, beklagt seine Ausgestoßenheit. Ich bin Ihnen wie ein Fuß, der abgestorben am lahmen Flexen hängt und den Sie hinter sich herziehen ohne Lust, ihn nur nicht abschneidend, weil sonst Ihr Blut rausläuft. Aber der Teil von Ihnen ist fühllos. Drauf kann man treten, ohne dass Sie aussagen, und wiewohl Sie mich brauchen, gibt mir keiner die Hand, Sie schauen mich an wie einen Kranken. Hey! Wo seid ihr? Hier! Bin ich Fatzer, ich kann's nicht mehr aushalten. Ist hier keiner, der mich schießt? Ich bin der Dreck! In mich kann einer schießen! Hey! Zweite Rede vom Massenmenschen. Wie früher Geister kamen aus Vergangenheit, so jetzt aus Zukunft ebenso, klagend, beschwörend, lähmend und ungreifbar, einzig bestehend aus Stoff seines eigenen Geistes, seiner Furcht zuvorderst, denn immer Furcht zeigt an, was kommt, direkt vom Aug geht ein Strang zur Furcht, dieser Geist des Massenmenschen lähmt mich besonders, seine Art ist mechanisch. Einzig durch Bewegung zeigt er sich. Jedes Glied auswechselbar, selbst die Person. Mittelpunktlos. Nicht Geist. Nicht Geist, das was ihm fehlt zur Vollkommenheit, sondern nur Stoff. Diese Zeit wird nur 4 Jahre dauern. Oder viermal tausend. Furchtzentrum. Die erste Enteignung. Das Geschlechtskapitel. Wie lebst du? Schlecht lebe ich. Das habe ich in einem Buch gelesen. Die stärksten und bösesten Geister haben bis jetzt die Menschheit am meisten vorwärts gebracht. Sie entzündeten immer wieder die einschlafenden Leidenschaften. Alle geordnete Gesellschaft schläfert die Leidenschaften ein. Sie weckten immer wieder den Sinn der Vergleichung, des Widerspruchs, der Lust am Neuen, Gewagten, Unerprobten. Sie zwangen die Menschen, Meinungen gegen Meinungen, Musterbilder gegen Musterbilder zu stellen, mit den Waffen, mit Umsturz der Grenzsteine, durch Verletzung der Pietäten zumeist, aber auch durch neue Religionen und Moralen. Dieselbe Bosheit ist in jedem Lehrer und Prediger des Neuen, welcher einen Eroberer verrufen macht. Wenn sie auch sich feiner äußert, nicht sogleich die Muskeln in Bewegung setzt und eben deshalb auch nicht so verrufen macht. Das Neue ist aber unter allen Umständen das Böse. Als das, was erobern, die alten Grenzsteine und die alten Pietäten umwerfen will. Und nur das Alte ist das Gute. Die guten Menschen jederzeit sind die, welche die alten Gedanken in die Tiefe graben und mit ihnen Frucht tragen, die Ackerbauer des Geistes. Aber jedes Land wird endlich ausgenützt und immer wieder muss die Pflugschar des Bösen kommen. Bind mir den Strick auf. Und er ergreift ihre Brust unterm Hemd, die Liebliche seine grobe Hand überredet sie, sorgt, dass sie aufsteht und hart wird, und ergreift sorgsam ihr Hinterteil und wiegt es freudig und merkt, dass die eng gepressten Schenkel sich öffnen und ihre Hand ihn zu sich zieht und das Spiel so sehr alt erneuert sich und auch die beliebte Bewegung. Kaumann bricht in einen Paroxismus des Besitzes aus. Dieser muss hinaus! Nehmt an ein Weib, musst mich losbinden und wie sollt ich's zahlen? Ich verlange, dass sie alle weggehen! Jetzt geht weg aus meinem Haus, dass ich allein lebe mit meinem Weib, denn sie verlangt es und mein Haus ist ihr Haus. Kaumann bricht in einen Paroxismus des Besitzes aus. Wenn Kinder du eine Frau gebrauchst, das ist doch ein Wunder, wenn die Freundschaft leidet. Meint ihr, dass mir das recht Schmerz bereitet, wenn ich dich nicht watsche, was du brauchst? Sie beraten um einen Tisch sitzend, es ist Nacht geworden, einer stellt revolutionäre Thesen über Freiheit des Sexus auf. Und was einer braucht, muss man ihm lassen. Aber dann müssen sie hinaus und draußen ist Regen. Ja, wenn es nicht regnete und wär kein Frost und keine Kälte früh, könnt alles gehen, wie's geht. Seit ich machte, was ihr mein Verbrechen nennt, habe ich einen klareren Kopf und bin stärker. Es ist, als ob der in bedrängter Zeit für Nachkommen sorgt, von der Natur mitbekäme, die Kunst für sie zu sorgen. Drum biete ich euch an, was ich mir ausgedacht habe für unsere Lage, mein Plan, der euch Essen verschaffen wird für Wochen, nämlich Heimarbeit zu finden, also uns einzurichten auf lange Belagerung, auch das Weib, das ich eben genommen habe, zu verwenden dazu, Arbeiter anzulocken, teils um die Bewohner dieses Hauses, das wir von jetzt geraume Zeit bewohnen werden, an fremde Gesichter zu gewöhnen. Sie werden sagen, die gehen zur Kaumann, sie hurt, teils um von denen zu erfahren, wie unzufrieden die Fabriken sind und ihre Unzufriedenheit zu stärken, wovon viel abhängt. Das sagst du, weil du von ihr satt bist. Was einer braucht, muss er haben, aber was wir brauchen, das musst du hergeben, Fatzer. Fatzer Dokument 9. Chor liest. Furchtzentrum des Stücks. Während der Hunger sie anfällt, geht das Dach über ihren Köpfen weg, verlässt sie ihr bester Kamerad und spaltet sie der Sexus. Hin und her schwanken der Entschlüsse, Anarchie, Verwilderung. Dann konstituiert sich eine Art Sowjet. Die Uneinigkeit führt zum System der Stimmenmehrheit. Beschluss gegen das Besitzerrecht, für die Freiheit der Frau, für Terror. Koch, Zu schwach, uns zu verteidigen, gehen wir zum Angriff über. Chor liest. Unter dieser Devise kämpft Koch angesichts des vorhandenen Interesses der Umwelt für sie immer verzweifelter für revolutionäre Tätigkeit. Koch begrüßt also alle auftauchenden Schwierigkeiten, Abfall Fatzers, steigende Aufmerksamkeit des Hauses, Hunger, sexuellen Individualismus, Besitztrieb Kaumanns und so weiter und verwendet sie bewusst, zynisch für die Revolutionierung. Schluss, die Nöpp. Chor. Stehe auf, Keuner, und gehe durch die Stadt und untersuche du, ob es nichts Besseres gibt als eure Sache, den Fatzer. Betrachte alle, die dir begegnen, und prüfe jeden. Höre ihre Rede und befühle den Stoff, woraus ihr Rock und Gedanke gemacht ist. Ob sie satt sind oder hungrig, Mühsal ertragen, aber noch bereit zu tragen größere Mühsal, um zu beseitigen alle Mühsal. Denn wenn es gäbe nur 5 in der ganzen Stadt, welche bereit sind und fähig zu machen den Umsturz, dann geselle dich ihnen sogleich, lass alles Alte liegen und beschließe sogleich Neues, nämlich den vollkommenen Umsturz. Ich weiß nicht, ob ich mein Stück Fleisch herausschnitt, wie es alle Welt tut, aber ich darf's nicht. Da muss ich Acht geben, dass ich nicht in ihre Tretmühl hereinkomme, nur weil ich nicht darf und sie malt entkörntes Stroh. Dies Fleisch ist faul und nicht mehr. Lohnt sich's für einen Mann wie mich, etwas zu übernehmen, was heute faul und morgen unbekannt? Doch bin ich geboren mit Hang zum Nehmen in aller Welt. Ich will aufpassen, was sie machen, denn es ist Methode drin, die sie nicht kennen. Ich aber kenne sie. Tret man ihnen mit einem Stiefel in die Visagen, die merken's nicht. Die haben Visagen wie hornige Hufe. Sie werden nicht viel anders. Sie sind nichts als unzerstörbar. Ich aber will nicht so sein. Ich studiere sie. So wie sie ist die Zukunft, die sehr schlecht ist. Zwei Arbeiter kommen zur Kaumann. Einer geht mit ihr in die Kammer. Der andere wartet auf einem Stuhl. Koch liest dem Wartenden aus dem Kommunistischen Manifest vor. Der Wartende, bist du bald fertig? Arbeiter kommt aus der Kammer, jetzt. Koch, während der Arbeiter seine Kleidung ordnet, ist alles ruhig in der Stadt? Arbeiter, alles ruhig. Arbeiter, ab. Die sind in Ordnung, aber ich bin in Unordnung. Am letzten Morgen am Kanal irrend erblickt ich die Kräne in Arbeit und hörte die Stimme eines Arbeiters mit seinem Kran sprechen. Was ihr nicht begreift, ist die Mechanik. Koch, du kannst nicht für dich sorgen und willst der ganzen Welt helfen. Euer Finger, mit dem ihr auf das Unrecht der Welt zeigt, ist schon faul. Ein schwarzer Finger. Und euer klagender Arm fällt schon aus der Schulter. So schlecht, Fatzers, eben unsere Lage, dass weniger als die ganze Welt uns nicht helfen kann. Also muss ein Plan uns zu helfen, der ganzen Welt helfen. Alles, was nach uns geschieht, ist, als geschehe es nicht. Ein Sieg der Deutschen wird gemeldet. Schüttelt die Glocken über uns, bis sie abfallen. Erhungert euch noch einen Sieg. Werft eure hungrigen Horden in ein 20. abgenagtes Land. Ach, halt's Maul! Was soll ihre Niederlage uns helfen, außer wir überleben sie? Überleben wir sie? Sie werfen uns wie Handgranaten auf ihre Feinde, uns am Halse halten, bis wir geworfen sind. Du überlebst es nicht. Ich seh dir's an. Da sind so Dullen in deiner Schläfe, die habe ich oft gesehen bei Leuten, die absackten. Du sollst das Maul halten, da ist nichts in meiner Schläfe. 10 Jahre, wenn sie noch siegen, werd ich sitzen und lachen über sie unterm Boden. Lach, lach einmal, dich halte ich für schon begraben, du stinkst schon. Jetzt reiß ich ihm die Fresse heraus. Setz dich, Frühhaupt, er will nur was zum Niederschlagen. Freunde, lasst uns vernünftig unserer neuen Niederlage ins Gesicht sehen. Sagst du vernünftig, du mit deiner Vernunft. Ich scheiß auf sie. Ich will nicht mehr vernünftig sein. Es nützt nichts. Wenn ich den Stuhl annag, ist es ebenso gut. Frühhaupt, nag den Stuhl an. Mir zugefallen. Nag ihn an. Ich geb dir recht. Der Koch soll dir zusehen dabei. Das ist gesund für ihn. Ihr Teufel, ihr seid schuld. Ihr seid meine Feinde. Niemand sonst. Ihr bringt mich um. Frühhaupt, beruhig dich. Diese Zweifel an der Vernunft kenne auch ich. In solcher Verwirrung ist diese Welt, wo bald dies und bald das geschieht. Beinahe nie, was man voraussehen könnte, dass vernünftig sein fast schon unvernünftig ist oder doch so aussieht. Du als Maurer weißt, was ein Winkel ist, aber ein Winkel ist Dreck auf einer krummen Wand. Dieses Glockenläuten verwirrt uns. Was wir da denken, gilt nicht. In der Nähe großer Unvernunft ist schwer denken. Besser, wir denken jetzt nicht und nähen ein paar Hosen. Einverstanden? Fatzer springt auf, wischt das Nähzeug vom Tisch, schreit. In einem Land, wo es keine Ehre gibt, ist jeder ehrlos. Willst du dich bis zum Hals steckend in Schlamm, während von oben dir Dreck ins Auge rinnt, dich beklagen, dass einer, der vorbeigeht, nicht den Hut vor dir abnimmt? Von Mutterleib an unerwünscht, von deinem Vater im Mutterleib bekämpft, beschützt aber auf Staatskosten von deinen Schlechtern. Wir haben mit denen nichts zu tun, als Hälse abzuschneiden. Zerstörung des Zimmers, der Zeit, das Ganze da ja unmöglich, einfach zerschmeißen für Experiment ohne Realität zur Selbstverständigung. Alles, was heute gedacht wird, ist nur, damit gut erscheine, was alles gemacht wird. Alles, was heute gemacht wird, ist falsch. Also ist alles, was heute gedacht wird, falsch. Der Zweck, wofür eine Arbeit gemacht wird, ist nicht mit jenem Zweck identisch, zu dem sie verwertet wird. Die Erkenntnis kann an einem anderen Ort gebraucht werden, als wo sie gefunden wurde. Fatzer raubt Fleisch und mordet. New York. Die Brustbeutel. Fleisch. Wie kommt das Blut an deinen Ärmel, Fatzer? Wollt ihr Fleisch fressen und könnt kein Blut sehen? Da ist ein Zeitungsblatt. Darin steht, dass wir viele Städte gebaut haben über dem Atlantischen Meer. 20 Stockwerke hoch, aus reinem Zement und Eisen. Es ist ein Bild da. Ich kenne die Häuser, ich habe sie mir so gedacht. Hier ist das Bild. Eine neue Stadt mit Namen New York. Dies hat gemacht unser Geschlecht oder eines, das ihm ähnlich ist. Was hat es genützt? Jetzt laufen wir wie Ratten in dieser Höhle herum. So werden sie uns noch herausziehen. Wir können uns nicht halten gegen alle. So nicht. Hast du geschlachtet, Fatzer? Kann sein, ein Fleischer. Das Morgenrot ist sehr schön und der Mensch hat ein Herz und es ist kühn, eins zu haben. Jung ist freilich besser als alt. Was vorbei natürlich ist nicht besser als was kommt. Und nicht so verschieden ist die Schlachtluft voll Feuer und Rauch von einem Sommertag, als dieser Fatzer von jenem ist. Also sind die Situationen die Mütter der Menschen. Es gibt auch andere Wege, aber ich rate euch nicht, sie zu beschreiten. Ganz unbeurteilbar ist der Mensch dem Menschen, so wie gegangen durch ungeheuren Magen, der jeden Knochen und Haut durch Saft einschmilzt, so dass du aus dem Kot nicht Fisch noch Apfel auskennst, so liegt im trüben Brei des Menschenleben, ist es genossen vor dem Aug der Welt. Nach was ergriff den gierigen Mund zu stillen, gegangen ist aus Luft und Wasser und nicht, dass er flog, der Vogel war Grund, noch dass er schwamm im salzigen Nass, der Fisch, als er verschwand, dem Fleische zu lieb. es ist alles gleich. Denn mir ist übel, glaubt mir, mir ist übel. Ich kann nicht tun mehr, was gut mir und vorbestimmt. Und das, was euch nichts ausmacht, dass der Regen von oben nach unten fällt, das ist mir ganz unerträglich, dass im Alphabet nach A, B kommt und nicht sonst. Euch ist's recht, aber mir ist's ganz ärmlich. Fatzer, du musst eine Rechnung machen mit aller Weisheit und Erfahrung deines Alters, die nicht aufgeht. Fatzer geht mit einem Strick. Neulich, wie wir über die Eisenbrücke gingen, abends 7 Uhr und weil wir nicht wussten, was anfangen, stehen blieben, das Wasser anschauen, blickten wir, Kaumann und ich, nach der hellen Seite hinüber, während er blickte nach der dunklen und redete finster von kommender Zeit. Nur bis zum Verbrechen reicht seine Lust aus. Es ist einer unter uns, der ist und tut nichts. Den kennen wir noch nicht. Aber es ist eine Zeit, wo wir alle kennen müssen. Denn es weiß niemand, ob wir morgen noch auf der Welt sind. Deshalb wollen wir ihn ausprobieren und darum frage ich euch, seid ihr bereit, das dran zu setzen, was wir haben, dass wir sehen, wie es mit ihm steht? Was haben wir denn? Du bist einer, der mit dem Kopf durch die Wand will. Der Mensch ist nicht wie ein Kiesel, der nie weicher ist. Ich warne dich, Koch. Aber du bist einer, der geschunden werden muss, weil er alles aushält. Macht das nicht mit mir, ihr, dass ihr redet und das bedeutet nichts. Die Wahrheit ist, dass ich nicht mehr geschlafen habe, seit einer von uns nicht da war. Er hat gesagt, ich komme. Das kann ihm den Hals kosten. Es ist doch alles wie sonst, Koch. Wenn du gegessen hast, scheißt du. Nachts hast du Schlaf gegen 11 Uhr spätestens. Was hast du nur? Das verstehst du nicht. Aber ich sage dir, das ist eine Schlacht, in der wir stehen, und die hört lang nicht auf. Wenn du das Fieber gehabt hast, hat er nichts gesagt und dich in den Zug getragen. Warum aber? Er tut vielleicht nur, wozu er Lust hat. Dann muss man diesen Aussatz auskratzen. Du bist ein sehr rascher Mensch, Koch. Darum, weil ich das weiß, bin ich der Langsamste. Und darum will ich, dass wir ihm eine Gelegenheit geben, dass er uns zeigt, alles sei wie in unserer guten Zeit und er sei wie ehemals. So wie man einem Toten einen Pfennig in die Hand gibt oder ein Mahl hinstellt auf den Erdhügel. Wir wollen ihm unsere Pässe geben und das Geld, das wir noch haben. Dann wird er sehen, dass wir Vertrauen zu ihm haben und es nicht enttäuschen. Das sind wir ihm schuldig. Das sehe ich nicht, das wird ihm nichts bedeuten. Du kennst einen Plan nicht. Ich aber weiß, wie er ist. Wenn er ein Verräter ist, dann muss er hingehen. Gebt eure Sachen her. Fatzer, wo bist du? Fatzer am Strick, die drei schneiden ihn ab. Eure ungesunde Lust, wie Räder zu sein. Ich aber will's nicht. Das sind Leute, die wollen, dass alle gleich sind und können doch allein nicht leben. Wir wissen nicht, was aus uns wird, weil wir nichts mehr zu fressen haben nach diesem Fleisch. Und wenn sich in dieser Stadt nichts rührt als gegen uns, da haben wir unsere Brustbeutel ausgeleert und du sollst es aufheben, denn einer ist sicherer als vier. Und du warst immer der Sicherste. Koch, du bist ein schlechter Hund, ich kenne dich. Willst du es also nicht nehmen? Überleg es dir noch, eine Minute gebe ich dir. Was heißt das, Fatzer? Nimm, was wir dir geben. Wir haben das Vertrauen. So gib es her, was ihr habt. Fatzer lacht. Von allem, was ihr uns gemacht habt, hat nichts mich so zum Kochen gebracht, als wie ihr vor unseren Augen, die nicht sehen konnten, aus der Luft den Plan holt in Minuten, der unserem Hunger ein End macht für ein halbes Jahr. Fatzer auf der Straße, immer noch lachend, verschmeißt die Pässe und das Geld der drei. Zerstörung des Zimmers, der Zeit, das Ganze, da ja unmöglich, einfach zerschmeißen für Experiment ohne Realität zur Selbstverständigung. Alles, was heute gedacht wird, ist nur, damit gut erscheine, was alles gemacht wird. Alles, was heute gemacht wird, ist falsch. Also ist alles, was heute gedacht wird, falsch. Der Zweck, wofür eine Arbeit gemacht wird, ist nicht mit jenem Zweck identisch, zu dem sie verwertet wird. Die Erkenntnis kann an einem anderen Ort gebraucht werden, als wo sie gefunden wurde. Die letzte Enteignung, das Todeskapitel 2. Fatzer liest die Rede des sterbenden Koch. Schwachsein ist menschlich und drum muss es aufhören, dass einmal etwas nicht im Sand verläuft, was jeder sagt, natürlicher Verlauf, wir wissen's, dass 2 nicht 20 ist und das, was einer gesagt, nicht anders gemeint war, dass eine einfache Sache einfacher wird im Verlauf, die Menschen zum Staunen. So wie ein Netz, wenn's Fischer versenken, groß zieht und weit aufs Allgemeine gehend, doch wenn der Fang geholt wird, klein und einfach wird, so sei's mit Fatzer. Und weil ein Fluss war, der sehr stark stank und wo Leute standen und sagten, heute ist er wieder voll von stinkendem Öl oder heute ist er giftgrün oder jetzt wird er klarer, da soll kein besserer Fluss mehr fließen, sondern kein Fluss mehr, so soll dieser Fatzer auch kein besserer oder schlechterer Fatzer sein, sondern es soll kein Fatzer mehr sein. Damit auch dieses ein Zeichen ist, errichtet in Kümmerlichkeit, drum statt eines Steins von riesigem Umfang nur ein Loch geworden, aber doch ein Zeugnis dafür, dass auch in finsterer Zeit schwarz schwarz war und weiß weiß. Wer von uns gestern unruhig schlief, weil in ihm Furcht war und gestern gar nicht schlief vor neuer Hoffnung, weiß heut, dass unsere Sache aus ist und zu dieser Stunde, wo dieses Siegesgeläut einläutet unseres Todfeinds größte Zeit, vertagend seinen Untergang auf unbestimmte Frist, von der nur feststeht, dass sie lang nach unserem Tod fällt, zu dieser Stunde, wo unsere Hoffnung weg ist also und wir nicht mehr herauskommen aus dem Boden da, lasst uns jetzt ordnen unsere verlorene Sache, so dass sie ganz entwirrt, ordentlich und abgetan fertig ist. Denn unsere Sache muss genau geordnet sein, nicht wie die derer, die oben sind und aus dem Vollen zusetzen, denn sie geht durch viele Instanzen. Wir werden den Tag nicht mehr schauen, aber wir werden ausgerüstet sein und feldmarschmäßig bis in die Nieren, wenn sie uns treffen, vor wir gefunden werden. Dafür fress ich Rotz und schlaf nicht. Man sagt wohl leicht, das alles ist ohne Ernst, fleischlos, sterblich, an eigener Schwäche, aber ihr sollt's nicht sagen, sondern es ernst nehmen. Seid nicht hochfahrend, Brüder, sondern demütig und schlagt es tot. Nicht hochfahrend, sondern unmenschlich. Tut nicht zwei Dinge, sondern eines. Nicht leben und töten, sondern nur töten. Eins ist eins, schwarz ist schwarz und laut nicht leis. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Drum wollen wir jetzt einmal, sagen wir zum Spaß, so heiß essen, wie gekocht wird. Die Hälfte dieser Menschheit lebt einzig vom löchrigen Gedächtnis der anderen Hälfte. Alle diese Nächte schlaf ich nicht mehr aus Furcht, es könnte etwas im Sand verlaufen und vergessen werden. Dieweil es einer darauf anlegt, dass grad dies im Sand verläuft und vergessen wird. Weil wir ihn brauchen, meint er sei mehr. Weil wir nicht ohne ihn leben können, meint er lebe ewig. So wollen wir ihn also umbringen, damit die nach uns kommen eine Warnung haben. Nach uns kommt nichts, aber solange wir da sind, geschieht alles richtig. Das soll zu niemandes Nutzen sein, dass ich ihn erschlag, weil er mir zuwider ist. Und ich ihn sehen will, ausgetreten. Und da, wo sein Gesicht war, der Dreck von meinem Stiefel. Warum brüllst du so? Weil du sein Freund bist. Das weiß ich. Du, Büsching, kannst auf mich zählen, aber Der ist besser als du und der muss hin sein. Kaumann schreibt an die Wand. Ein Toter, 170 Pfund kaltes Fleisch, 4 Eimer Wasser, ein Beutel voll Salz. Ein Toter, 170 Pfund kaltes Fleisch, 4 Eimer Wasser, ein Beutel voll Salz. Hier bin ich, freiwillig gekommen, ohne Zwang. Setz dich, Fatzer. Zuerst dies. Hinter uns her sind die uns umbringen werden. Dass sie unseren Platz fanden, war unvermeidlich. Unvermeidlich und unvermeidlich ist, was jetzt kommt. Gleichwohl bin ich gekommen und, ich sag's euch offen, mich ärgert's. Aber ich wollte herkommen, bei euch zu sein in dieser Stund. Und auch jetzt noch will ich nicht, dass ihr weggeht. Und geb euch zu, ich ging nicht weg. Denkt, ich bin euch einfach gewohnt. Auch dies scheint unvermeidlich. Auch hätt nach allem scheint mir dies nicht geschehen müssen. Es ist unser Unglück. Was geschehen ist durch mich, mir gefällt's nicht. Dein Vorschlag? Weggehen. Was immer war hier, zusammen weggehen. Fatzer, wir können deinen Vorschlag nicht annehmen. Könnt ihr es nicht? Wenn das doch ginge, dass einmal etwas bereinigt wird mit einem Schlag. Einige etwas sehen in vollem Licht und was auch war und dagegen spricht. Unbeglichen ließen jede Rechnung einsehen, was ist und weggingen. Dies wäre was Neues. Dann kommt jetzt nichts Neues mehr, was nicht neu ist. Dass etwas beglichen wird, wie mit einem Schlag erhellt, nichts eingesehen und nicht weggegangen wird, sondern weiter gehandelt, was gehandelt wird. Drum, Fatzer, musst du dich ändern, jetzt in dieser Stunde auf dieser Stelle und einmal tun, was wir dir sagen, und zwar nur, weil wir mehr sind, nämlich 2 oder 3. Willst du das tun? Ist's das, was auf der Wand steht? Ich weiß, was es wäre. Es wäre was mit einem Strick, der aus einem lebenden Mann 170 Pfund kaltes Fleisch macht. Das tue ich nicht. Ja, du sollst nämlich dich ändern, zumindest dadurch, dass du gar nicht mehr da bist. Ihr Hunde, ihr wollt mich umbringen, aber ich pfeife euch was. Fasst ihn. Ihr hinterlistigen Hunde, Kruppzeug, räudiger Dreck, weil ihr 2 seid und ich nur einer bin. Fatzer, dein Ende ist da, schau nicht nach rechts noch links, es gibt keine Rettung mehr. Du warst ein guter Mann, wo immer du warst, jetzt musst du hin sein. Dieweil du krank geworden bist und schlecht, drum sollst du hingerichtet werden nach dem Beschluss von 2 Menschen und einem Toten ohne Aufschub. Sag, dass du einverstanden bist. Ich will nicht. Ich mach mir nichts draus. Ob ich Furcht zeige, ich will nicht verrecken. Jetzt noch nicht und nie so. Ich bin der Fatzer. Lust zu was ist eine gute Sache. Das baut Häuser aus nichts, die wie Gebirge aus Erz sind. Und an einem Tag die Kanäle, welche 30 Jahre gebaut werden und für 5 Menschenalter bestimmt sind. Aber was willst du auch dort, wo keine Lust ist, muss es Kanäle geben und Häuser. Hattest du einen guten Tag, so hattest du Lust zu was, aber am schlechten Tag willst du auch essen. Was du tust, weil du Lust hast, das gilt nichts, Fatzer, bei uns. Sag es also. Bisching, was redest du? Unsere Schlechter. Kommen schon auf uns alle zu. Sind wir nicht zusammen im Grabe gelegen? 3 Jahre und dann? Wir sind. Was weiter? Bisching ruft aus dem Fenster. Ja, wir sind hier, aber wartet noch eine Weile, sonst schießen wir, bis wir eine Sache erledigt haben, die fertig sein muss. Koch, blutend, ein Laken um den Leib, schleppt sich ans Fenster. Ein Klumpen Natur. Nach den letzten räudigen Hund werden wir zumuten, Platz zu nehmen auf euren dreckigen Gerichtsbänken eures dreckigen Staats. Koch stirbt, es wird geschossen. Ich weiß nicht, wer siegt in diesem Kampf. Wer aber immer siegt, Fatzer, ist verloren. Als ihr zweifeltet an mir, war ich verloren. Und von jetzt ab und eine ganze Zeit über wird es keinen Sieger mehr geben auf eurer Welt, sondern nur mehr Besiegte. Schieß also, Kaumann! Kaumann schießt. Das Zimmer wird durch eine Explosion zerstört. Zum Schlussbild mit den Toten im zerstörten Zimmer. Der Fatzer-Kommentar. Fatza, komm, eins. Verlass deinen Posten. Die Siege sind erfochten, die Niederlagen sind erfochten. Verlass jetzt deinen Posten. Tauche wieder unter in der Tiefe, Sieger. Der Jubel dringt dorthin, wo das Gefecht war. Sei nicht mehr dort. Erwarte das Geschrei der Niederlage dort, wo es am lautesten ist, in der Tiefe. Verlass den alten Posten. Ziehe deine Stimme ein, Redner. Dein Name wird ausgewischt auf den Tafeln. Deine Befehle werden nicht ausgeführt. Erlaube, dass neue Namen auf der Tafel erscheinen und neue Befehle befolgt werden. Du, der nicht mehr befiehlt, fordere nicht zum Ungehorsam auf. Verlass den alten Posten. Du hast nicht ausgereicht. Du bist nicht fertig. Jetzt hast du die Erfahrung und reichst aus. Jetzt kannst du beginnen. Verlass den Posten. Du, der die Ämter beherrscht hat, heize deinen Ofen. Du, der nicht Zeit hatte zu essen, koch dir Suppe. Du, über den vieles geschrieben ist, studiere das ABC. Beginne sofort damit. Beziehe den neuen Posten. Der Geschlagene entrinnt nicht der Weisheit. Halte dich fest und sinke. Fürchte dich, sinke doch. Auf dem Grunde erwartet dich die Lehre. Zu viel Gefragter werde teilhaftig des unschätzbaren Unterrichts der Masse. Beziehe den neuen Posten. 2. Der Tisch ist fertig, Tischler. Gestatte, dass wir ihn wegnehmen. Hoble jetzt nicht weiter daran herum. Höre auf mit dem Anstreichen. Rede nicht davon, gut noch übel. So wie er ist, nehmen wir ihn. Wir brauchen ihn, gib ihn heraus. Du bist fertig, Staatsmann. Der Staat ist nicht fertig. Gestatte, dass wir ihn verändern, nach den Bedingungen unseres Lebens. Gestatte, dass wir Staatsmänner sind, Staatsmann. Unter deinen Gesetzen steht dein Name. Vergiss den Namen. Achte deine Gesetze, Gesetzgeber. Lass dir die Ordnung gefallen, Ordner. Der Staat braucht dich nicht mehr. Gib ihn heraus. Bertolt Brecht, Untergang des Egoisten Fatza. Fassung Heiner Müller. Fatza, Jörg Michael Körbel. Büsching, Werner Henrich. Koch, Frank Kastorf. Kaumann, Ulrich Zieger. Frau Kaumann, Iduna Hegen. Die andere, Regina Menzel. Soldat, Knut Hirche. Zwei Fleischer, Wolfgang Krause, Jochen Menzel. Chortexte, Johanna Schall. Sprecher, Heiner Müller. Musik. Einstürzende Neubauten. Schnitt, Andreas Meinitzberger. Ton, Peter Kainz. Regiemitarbeit Wolfgang Grindfleisch, Matthias Thalheim. Regie Heiner Müller.